Morgen ist ein sehr spezieller Donnerstag, denn morgen werden die 62. Berliner Filmfestspiele eröffnet. Aber morgen ist auch für Filmfreunde gewissermaßen auch ein ganz normaler Donnerstag, denn morgen kommen auch in Deutschland neue Filme regulär ins Kino. Und zwei davon wird Ihnen unsere Filmkritikerin Anke Lebecke jetzt vorstellen. Erstmal guten Morgen, Frau Lebecke. Ich finde, die würden beide auch zur Berlinale passen. Brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren, warum sie da nicht sind. Es ist ja auch schön, dass jeder in Deutschland sie dann sehen kann. Der erste Film ist der neue Film der französischen Regisseure Luc und Jean-Pierre Dardenne. Er heißt Der Junge mit dem Fahrrad. Und nun gibt es einen alten Filmklassiker, späte 40er Jahre, der heißt Fahrraddiebe. Die Namensähnlichkeit ist da, aber gibt es ansonsten noch irgendwelche Parallelen? Ja, ich würde schon sagen, dass es Parallelen gibt. Und zwar in beiden Filmen ist das Fahrrad die Existenzgrundlage. Also wenn wir uns an den neorealistischen Klassiker von De Sica erinnern, da wird das Rad geklaut und ohne Rad kann dieser Mann nach dem Zweiten Weltkrieg seiner Arbeit nicht mehr nachgehen. Also wir sehen ihm die ganze Zeit, wie er das Fahrrad sucht. Hier bei den Dardenne ist das Fahrrad ein Geschenk des Vaters an seinen kleinen Sohn, aber dann hat er seinen kleinen Sohn sitzen gelassen, der wohnt mittlerweile im Heim, aber er setzt sich immer aufs Fahrrad und er sucht seinen Vater. Er will nicht einsehen, dass sein Vater ihn einfach hat sitzen gelassen, dass dieser Vater ohne ihn leben will. Also man kann sagen, in beiden Filmen ist das Fahrrad Motor der Handlung und überhaupt würde ich auch sagen, dass die Dardenne eigentlich so ein bisschen die Erbschaft von De Sica, von dem neorealistischen Kino angetreten haben, weil sie sind ja auch Meister des sozialen Kinos, auch wenn sie anders arbeiten. Nicht mit Laiendarstellern, nicht an Originalschauplätzen, aber was ihre Geschichten angeht. Sie gehen ja immer an den Rand der Gesellschaft. Also es geht in Rosetta um eine junge Frau, die wie eine Kriegerin um ihren Arbeitsplatz kämpft. In Der Sohn geht es um einen jungen Mann, der sein Baby verkauft, weil er Schulden hat, so ein Kleinganove. Und hier jetzt eben um einen kleinen Jungen, der um die Liebe seines Vaters kämpft. Und was ich diesem Kino so hoch anrechne, ist, dass sie aus diesen ganzen Geschichten nie so Sozialakten machen, sondern uns immer mittenmagen in das Leben hineinnehmen. Aber wie genau gelingt das? Vielleicht auch am Beispiel dieses Films jetzt. Ja, ich finde das eben ganz interessant, weil sie ja häufig mit einer Handkamera arbeiten und in diesem Film gehen sie aber auch immer einen Schritt zurück, sodass man einfach auch die Trauer des Jungen sieht und ganz pathetisch kann man eigentlich sagen, bei den Dardenne wird eben die Bewegung geht ins Gefühl über. Das ist ja die klassische Definition des Kinos, Motion, die zu Emotion wird und das ist hier so. Also der Junge ist ja immer auf seinem Fahrrad in Bewegung und man spürt einfach diese Verzweiflung, bis sie das ganze Bild ausfüllt. Aber es gibt manchmal auch hoffnungsvolle Bilder, weil dieser Junge fragt dann eine Friseuse ganz unvermittelt, die er beim Arzt trifft, kann ich am Wochenende zu dir kommen? Diese Friseuse sagt einfach ja, weil das eine schöne menschliche Geste ist. Sie hat keine Beweggründe, sie macht es einfach. Und dann darf er bei ihr sein und sie machen einmal auch einen Ausflug auf dem Rad und dann ist Sommer, es ist Sonne, es ist hell und dann ist es auf einmal utopisch, optimistisch in dem Film. Und das finde ich eben ganz schön, wie die Dardenne das eben immer hinbekommen. Wunderbarer Film von, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, uns noch niemand zuhören durfte, zwei Regisseuren, die, sagen Sie ja auch so oft in Cannes ausgezeichnet wurden wie kaum jemand sonst. Schöner Übergang, kommen wir jetzt zu einem Mann, der auch schon oft ausgezeichnet wurde und der für diesen Film, glaube ich, 11-mal für den Oscar nominiert ist dieses Jahr. Martin Scorsese, neuer Film heißt Hugo Cabret und er hat diesen Film in 3D gedreht. Das ist ja ein Trend, wo ich das Gefühl habe, der ist fast schon wieder rum. Verstehen Sie, warum er das gemacht hat? Ja, das kann ich gut verstehen, weil dieser Film ist eine Hommage an den Kinopionier Georges Méliès, der ja in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, so zu den Anfängen des Kinos, 500 Filme gedreht hat, dann in der Versenkung verschwunden ist. Also er ist verarmt als Kioskbesitzer in Paris gestorben und dieser Méliès ist eigentlich der Erfinder des fantastischen Kinos gewesen. Also er hat immer tief in die Trickkiste gegraben, damals schon, und hat eben uns mit zum Mond genommen oder wir waren im Neptunsreich. Also das war so ein ganz fantastisches Kino und ich glaube, diesen Gestus wollte Scorsese einfach übernehmen. Was macht man dann heute? Man dreht eben in 3D und das finde ich eigentlich ganz schön, weil so wird er diesem Meister gerecht und Méliès und Scorsese schaffen es ja beide eben diese Tricks und jetzt diese digitale Technik bei Scorsese einfach in den Dienst ihrer Geschichte zu stellen. Aber ich finde, wir müssen gerade bei dem Film jetzt wirklich auch mal über die Schauspieler reden, allein über diese Gegensätze. Ben Kingsley ist dabei auf der einen Seite und unter anderem Sacha Baron Cohen, den wir nun doch eher, naja, auf eine gewisse Weise schon als Charakterdarsteller, aber nicht in dieser Hinsicht kennen. Ja, auch die nehmen sich zurück. Also Ben Kingsley spielt einfach Georges Méliès und er ist gar nicht die Hauptfigur des Films, sondern das ist eben der kleine Junge Hugo Cabret und deshalb ist 3D auch so schön, weil der Schauplatz ist eigentlich der Bahnhof von Montparnasse. Ganz tolles altes Gebäude. Und dieser Junge ist ein Waisenkind, der wohnt da in den Uhrenturm. Und das ist eben so ganz toll. Da sind diese ganzen Zahnräder. Also das ist ja alles noch so mechanisch. Und diese Mechanik kommt natürlich in 3D wunderbar rüber. Also man ist mit dem Jungen mitten in den Zahnrädern, der immer versucht, dass die Uhren richtig gehen, der es dann auch schafft, Georges Méliès, also diesen Spielzeugwarenbesitzer, wieder zu entdecken und dass er auch wieder bekannt wird, weil auch zu Beginn des Films ist er einfach auch schon versunken. Also keiner kennt mehr Méliès. Also das ist dann wirklich eine Hommage an Scorsese. Und ich kann nur sagen, wenn man in diesem Bahnhof ist, der Junge ist immer auf der Flucht vor dem Bahnhofsvorsteher und dann landet er auf einmal auf dem Gleis. Und wenn dann die altmodische Dampflokomotive in 3D ankommt, dann möchte man am liebsten so sich im Kinosessel verkrümmeln. Ben Kingsley ist dabei, ist aber nicht so wichtig. Den Status muss man auch erstmal haben als Regisseur. Anke Lewicke, vielen Dank. Über zwei Filme, die, glaube ich, mehr sind als nur ein Trostpflaster für alle, die es nicht auf die Berlinale schaffen in den nächsten Tagen. Ab morgen in Deutschland im Kino zum einen Hugo Cabret von Martin Scorsese, haben wir zuletzt drüber gesprochen. Am Anfang haben wir gesprochen über Der Junge mit dem Fahrrad von den Brüdern Luc und Jean-Pierre Dardenne. Mehr Filme der Woche auch nochmal heute Abend nach 23 Uhr in unserer Sendung Fazit. Deutschland.